Das koreanische Juristenkomitee unterstützte in seiner Erklärung vom 17. August die Erklärung der Regierung der TVRK, in der die von den USA fabrizierte UNO-Sanktionsresolution als eine grobe Verletzung der Souveränität der TVRK scharf verurteilt und völlig zurückgewiesen wurde. In der Erklärung hieß es: Die USA haben eine beispiellos böse Sanktionsresolution fabriziert, die sogar die normalen Handelsgeschäfte und den Wirtschaftsaustausch der TVRK völlig sperrt. Das verstößt gegen die Klausel 2 vom Artikel 1 der Internationalen Konvention über die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, nach der man keinesfalls einen souveränen Staat seiner Existenzmittel berauben darf. Und gilt als ein inhumanes Verbrechen gegen das international anerkannte Zwangsgesetz. Die UNO-Kommission für Völkerrechte setzte das Zwangsgesetz, eine absolute Norm über die internationalen Beziehungen, fest. Bei dessen Durchsetzung macht kein Staat eine Ausnahme und jeder ist zu dessen Erfüllung verpflichtet. Das Zwangsgesetz enthält die Artikel über das Verbot des Massenmordes und des Sklavenhandels und die Gewährleistung des Existenzrechts. Die Handlungen, die das Gesetz verletzen, gilt als Verbrechen gegen die Menschheit. Bei der Anwendung des Zwangsgesetzes macht auch der UNO-Sicherheitsrat keine Ausnahme. Aber der Rat fabrizierte seit dem Jahr 2006 systematisch die Anti-TVRK-Sanktionsresolutionen, die das Existenz- und das Entwicklungsrecht der TVRK verletzen und erdrosseln. Die Anti-TVRK-Sanktionsresolution Nummer 2371, die unter dem Vorwand der Testschüsse der interkontinentalen ballistischen Raketen der TVRK fabriziert wurde, hat es zum Ziel, die Wirtschaftsentwicklung und die Verbesserung des Volkslebens in der TVRK völlig zu verhindern. Das ist ein Verbrechen, das dem Zwangsgesetz grundlegend zuwiderläuft. Im Artikel 53 der Wiener Konvention über das Vertragsgesetz, die die juristischen Handlungen der Staaten und der internationalen Organisationen bestimmt, steht, dass der Vertrag, der dem Zwangsgesetz zuwiderläuft, ungültig sei. Das zeigt eindeutig, dass alle Anti-TVRK-Sanktionsresolutionen des UNO-Sicherheitsrates, die das Existenz- und das Entwicklungsrecht der TVRK systematisch verletzt und erdrosselt haben, ungültig sind. Die USA und ihre Handlanger haben heute den alten Deckmantel, dass die wirtschaftlichen Tätigkeiten in Bezug auf das Volksleben eine Ausnahme machen, über Bord geworfen und ohne Zögern ein Verbrechen begangen, das das Existenz- und das Entwicklungsrecht der TVRK brutal verletzt. Nun würde die TVRK alle beliebigen Maßnahmen zur entschiedenen gerechten Aktion ergreifen.